Einige Menschen essen fremde Speisen mit Freude, andere ekeln sich davor und bleiben lieber beim Alten. Diese schwankende Ausprägung menschlicher Ekelneigung kann man aus dem Dilemma der Allesfresser heraus verstehen. Unsere Vorfahren mussten bei Nahrungsknappheit Neues ausprobieren, also neophil sein, denn sonst wären sie verhungert. Gleichzeitig mussten sie dem Neuen vorsichtig begegnen, also neophob sein, denn vieles davon war giftig oder ansteckend. Zugespitzt lautet das Dilemma also: beim Alten bleiben und verhungern oder etwas Neues ausprobieren und im Extremfall daran sterben. Das gilt auch für das Erkunden neuer Jagdgebiete, das zum Erfolg oder aber zum Untergang führen konnte. Solange alles glatt läuft, ist die Scheu vor Neuem eine Tugend. Wenig zu experimentieren vermindert das Risiko. Wenn sich die Umwelt hingegen schnell ändert, ist Offenheit geboten. Die Kunst unserer Vorfahren bestand also darin, die Balance zu finden zwischen Neophobie, der Angst vor dem Neuen, und Neophilie, der Lust an dem Neuen. Diesen Zwiespalt tragen wir bis heute in uns, und Menschen unterscheiden sich darin, zu welcher Strategie sie neigen. Experimentell gut nachgewiesen ist, dass das sowohl mit einer vererbten Voreinstellung als auch mit der kulturellen Erziehung zu tun hat. Lassen Sie vor Ihrem inneren Auge die folgenden Vorstellungen auf sich wirken. Jemand isst Würmer. In einer Toilette schwimmen Exkremente. Der Typ neben Ihnen hat eine eitrige Wunde an seinem Unterschenkel. Solche Bilder mussten sich knapp 40.000 Versuchspersonen auf der ganzen Welt anschauen und danach angeben, wie sehr sie sich dabei auf einer Skala von 0 bis 5 ekeln. Anders als bei Auslösern von Angst wie Schlangen und Spinnen variieren die Ekelurteile zwischen Menschen extrem. Sie sind auch innerhalb des Lebens einer Einzelperson schwankungsanfällig. Ekel kann zwar schnell in uns aufkeimen, aber man kann ihn sich auch wieder abgewöhnen. Das dauert allerdings in der Regel deutlich länger.